Unlimited on the decks. Trips Collective, Salzburg. Jetzt ist es soweit, das letzte DJ-Kollektiv dieses langen Tages der DJs und Clubs steht vor mir hier im DAX-Bau in Innsbruck. Das Trips-Kollektiv aus Salzburg, Dominik und Sebastian, schön, dass ihr hier seid. Erzählt unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz, wofür ihr normalerweise steht, was für Partys ihr macht und welchen Sound ihr spielt. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung zuerst einmal. Also das Trips-Kollektiv haben wir in Salzburg gegründet 2017 und haben aus der Not heraus unser eigenes Format gegründet, in dem wir jetzt lokale Künstler, ob jetzt Musiker oder Bildhauer, Maler, Bühnenbildner, die haben wir alle integriert und gemeinsam mit denen veranstalten wir jetzt in einem regelmäßigen Abstand die Partys. Sehr schön. Was habt ihr für Sounds heute mitgebracht oder wofür stehst du als DJ normalerweise? Was legst du gerne auf? Ja, es gibt mehrere Sachen, aber so richtig ist Elektro, Italo House, alte Platten. Ich bin ein Liebhaber von 80er, 90er Scheiben. Er hat auch Vinyl mit, du wirst ja halt auch ein bisschen Platten spielen. Ja, schauen wir mal. Wird sich schon ausgehen. Und ja, auch die Platten von unseren Kollegen, unserem Freundschaftskollektiv, von der Frikadelle. Die machen einen Mörderjob in Salzburg und ja. Wir freuen uns sehr, dass das Trips-Kollektiv aus Salzburg jetzt hier ist. Die letzte Stunde von 5 bis 6 quasi hier aus dem DAX-Bau in Innsbruck. Wir hoffen, ihr seid noch nicht müde oder vielleicht seid ihr gerade aufgestanden. Ich übergebe jetzt die Plattenspieler an euch. Musik ab, Trips-Kollektiv aus Salzburg. Viel Spaß. Thank you. control your violence. Do not resist the beat. Let the beat control your violence. Do not resist the beat. Hey. On the Decks. Trips Collective, Salzburg. We'll be right back. Thank you. what you gonna do? Some Das Licht geht an und ein extrem langer Tag geht zu Ende. Das war das FM4 Unlimited Spezial, der Tag der DJs und Clubs. Wunderschöner letzter Sound hier, die letzte Stunde vom Trips Collective aus Salzburg. Shoutouts und Danke an alle beteiligten DJs und alle involvierten Kollektive. Wir werden diesen Tag hoffentlich bald wiederholen und freuen uns schon auf zukünftige Sachen und drücken allen Clubs und DJs in Österreich die Daumen, dass es bald wieder losgeht, im echten Leben auch und nicht nur im Stream. DJ Fact verabschiedet sich aus dem DAX-Bau in Innsbruck. Peace, und wir übergeben an die Morning Show. Oh, we certainly hope that too. Thank you to DJ Fact for bringing us to the end of our 24-hour celebratory party for Austrian club culture. We hope you enjoyed it, and we'll be having a look at what went on over the last 24 hours coming up shortly. But now it's time for FM4. The news here on FM4. It is 6 o'clock, and President